Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Heute gehen wir in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück und lernen, wie damals junge Autoren alte Leute sahen. Zwei Autoren, zwei Hörspiele. Das erste ist von Karl Günther Hufnagel. Er wurde an einem Julitag im Jahr 1928 geboren und starb an einem Julitag im Jahr 2004. Das folgende Hörspiel war eines seiner ersten. Es entstand 1962 bei Radio Bremen. Sie müssen hier ziehen, meine Liebe. Ja? Sehen Sie? Dame ist nur scheinbar ein einfaches Spiel. In Wirklichkeit verlangt es mehr Konzentration als etwas Schach, eben durch diese scheinbare Einfachheit. Ja, was sage ich? Jetzt sind Sie ja fast durch. Was natürlich noch nichts bedeuten will, denn noch habe ich hier diese Möglichkeit. So. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Nein, das war doch wieder falsch. Aber lassen Sie nur, schließlich kann ich ja nicht Ihre Partie mitspielen. Es ist eben so, man muss Dame schon als Kind gut spielen gelernt haben. Im fortgeschrittenen Alter tut man sich da hart, ich weiß. Ja, und nun nehme ich diesen Stein. Und was sagen Sie jetzt? Frau Schadewald spielt übrigens ganz ausgezeichnet. Sie pokert auch, was sehr selten ist in diesem Stift. Frau Schadewald ist eine ganz reizende Person. Ja, nicht wahr? Also setzen Sie doch hier in die Ecke. So. Sind Sie ungefährdet. Ich kann auch nicht mehr vorbei. Mal sehen, was da zu tun ist. Ja, nicht wahr, Frau Adelgast? Das hätten Sie nicht erwartet. Es ist meine erste Dame. Nun geht es rund, wie man so sagt. Verzeihen Sie. Aber Frau Professor... Nein. Spielen wir die Partie zu Ende. Bis zum bitteren Ende. Ja, das ist nur so. Einer muss immer verlieren. Das ist im Spiel wie im Leben. Glauben Sie ja nicht, dass das Leben mir etwas geschenkt hat. Denn wie viel Geburtstag hat Frau Schadewald eigentlich heute? Ich denke, sie wird 76. Ja, stimmt. Sie ist 2 Jahre jünger als ich, aber sie ist nicht mehr so frisch. Sie hat nicht mehr die richtige Freude am Leben, wo sie doch ausgesprochen Glück hatte mit ihren Kindern. Ja. Wie viel hat sie doch? So wie ich weiß, 2. Richtig. Ziehen Sie doch. Ja, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist Bankrat, eine gehobene Stellung, wie ich annehme. Und ihr lebt hier in der Stadt? Tochter ist nach auswärts verheiratet. Sehr gut, wie Frau Schadewald immer beteuert. Aber ich weiß nicht recht. Ach, ich denke, wir beenden die Partie doch. Nein. Was man angefangen hat, das muss man zu Ende bringen. Das ist einer meiner Grundsätze. Ich will ihm nicht gerade heute untreu werden. Ist übrigens ein herrlicher Tag heute. Vielleicht sollte man etwas spazieren gehen. Möglich, er gehört zu den letzten warmen Tagen im Jahr und bei uns weiß man doch nie, wie es wird mit dem Wetter. Ach, das ist anderswo auch nicht besser. Wenn man den Leuten glauben darf, ist das Wetter überall verrückt. Ja. Hören Sie, die Frau Dr. Sölling, deren Sohn Rechtsanwalt ist, die ist, wie sie jung war, in der ganzen Welt herumgekommen. Es hat so jedes Klima seine Tücken. Man muss sich mit dem einrichten, was man hat. Da haben Sie aber etwas gesagt, Frau Professor. Wie oft habe ich das schon Frau Schadewald gesagt? Ach, die. Nein, so dürfen Sie nicht reden. Sie ist ein seelenguter Mensch, einer der edelsten Menschen, den ich in meinem Leben getroffen habe. Na und, habe ich denn was anderes gesagt? Aber nein, mir war nur einen Augenblick so. Ja, auch ich schätze Frau Schadewald sehr hoch. Na, jetzt machen Sie schon den letzten zu. Wie, den letzten? Ja, aber Frau Adelgast, sehen Sie denn das nicht so? Jetzt, meine Liebe, 1, 2, 3. Glauben Sie mir jetzt? Es ist wirklich unglaublich. Tja, Frau Adelgast, was man eben als Kind versäumt. Oh, das können Sie nicht sagen. Wie denn nicht? Die Kinder das für das ganze Leben entscheiden, fragen Sie Frau Lester, deren Sohn eine Praxis als Nervenarzt hat, was die Ihnen alles erzählen kann. Das ist ein reizender Mensch, dieser Dr. Lester. Mhm. Bei ihm als Sohn, da könnte Frau Schadewald das nicht passieren. Spielen wir vielleicht noch eine Partie? Ach nein, Sie wissen doch, ich habe als Kind doch was... Ach, Papala. Sie nehmen jetzt die Weißen, die bringen Glück, wollen wir hoffen. Erinnern Sie sich noch an den letzten Geburtstag von Frau Lester? Wie lange ist das schon her? 3-4 Wochen oder kaum. Ja, nicht wahr. 50 Stück gelbe Rosen. Ja. Ganz langstielig. Eine wie die andere, kaum aufgeblüht, ganz frisch. Dann gegen Mittag der Korb. Wir haben noch die ganze Woche daran geschmaust und getrunken. Ist ja auch selbst sehr großzügig, die Frau Lester. Das muss man schon sagen. Und am Nachmittag kam der Dr. Lester selbst. Ein feiner Mann, alles was recht ist. Und den Stoff, den er dabei hatte, wissen Sie, den in dem eigentümlichen Lila, ein Gedicht von einem Stoff. Was mir allerdings bei Frau Lester etwas unangenehm auffällt. Oder meinen Sie nicht auch, dass sie sich etwas zu auffallend trägt für ihr Alter? Wie, sie ist doch eben erst 68. Lebhaftere Farben stehen ihr doch sehr gut. Und sie hat ein ausgesprochen zartes Gesicht und einen Teint, um den ich sie wirklich beneide. Sie sind wirklich rührend, Frau Adelgast. Aber nein, doch Sie haben den ersten Zug. Ja, sehen Sie schon, jetzt verspreche ich Ihnen, dass Sie wieder verlieren. Wusste ich es nicht? Ja, gewiss, gewiss, gewiss. Ist ja auch egal, man bringt seine Zeit so hin, man plappert ein bisschen. So, bin ich aber neugierig, was Sie tun werden. Nur herein! Oh, Frau Professor, Sie sind nicht allein. Na was denn, kommen Sie doch herein, Frau Dr. Sölling, bleiben Sie mir nicht zwischen den Angeln. Frau Adelgast hat sowieso keinen rechten Spaß am Spiel. Wenn Sie mich nur immer verlieren lassen? Spiel ist Spiel. Was sagen Sie, Frau Dr. Sölling? Ja, das will ich meinen. Ja, was ich sagen wollte. Waren Sie schon bei Frau Schadewald? Aber natürlich, zum Gratulieren mit einer Schachtel Konfitüre, versteht sich. Da müssen Sie mal wieder rübersehen. Es ist auch für Frau Schadewald besser, wenn sie die Stunden nicht so ganz allein ist. Aber denken Sie, ich komme da so vor 20 Minuten etwa zu ihr rein. Da sitzt sie in ihrem Sessel. Sie wissen, in dem großen vorne am Fenster. Ja. Starrt einfach vor sich hin, kaum dass sie den Kopf bewegte, als ich hereinkam. Wie viel Uhr ist es übrigens? 5:15. Na sehen Sie, so ist sie. 5:05. Als wenn der da noch käme. Tja. Wenn man einen Sohn hat, ersetzen Sie sich doch. Ja, ja, ja, danke. Danke, danke, lassen Sie nur. Ich stehe da unter der Tür, sage was. Aber meinen Sie, sie hätte mir geantwortet? Oder mich auch nur eingeladen, zu ihr hereinzukommen? Keine Spur. Schließlich drücke ich die Tür zu, gehe die paar Schritte ins Zimmer, spreche in einem fort. Und sie sitzt da, als hörte sie mir auch zu. Frau Schadewald, sage ich, ich bitte Sie, so geht das doch nicht weiter mit Ihnen. Oder was meinen Sie, Frau Professor? Es greift einem doch wirklich ans Herz, wenn man die Frau so sieht. Tja, ist eben nicht schön, wenn man alt wird. Die Jungen haben schon recht, wenn sie uns nicht besonders mögen. Wahrscheinlich wissen sie, dass sie es auch mal erwischen wird. Aber der eigene Sohn, ich bitte Sie, Frau Professor. Ja, nicht wahr? Der eigene Sohn. Da sitzt die Frau nun und wartet und wartet. Ich kenne das ja schon vom letzten Jahr. Aber bei ihr wird das doch von Mal zu Mal schlimmer. Sie kann es einfach nicht begreifen. Ja, als ich nach dem Mittagessen drüben war, hat sie schon den Kaffeetisch gedeckt. So, naja. Naja, für zwei Personen natürlich. Vase mit Blümchen in der Mitte, Asparagus vor den Kuchentellern, eine Flasche französischen Cognac, die Karaffe mit Likör, die Gläser wirklich sehr schön, sehr schönes Kristall. Also, das hatte sie schon mittags vorbereitet. Psst, warten Sie, mir war es eben, als hätte sie das Radio an. Nein, doch nicht. Also, was sagen Sie? Ach so, ja, ja, na, na, ja, das Geschirr wenigstens, das hatte sie ja doch schon vor ihrem Geburtstag. Dass sich Frau Schadewald alles so zu Herzen nimmt. Ja, wenn man mit schlechten Nerven geboren wird, die Welt ist nun mal so, damit gilt es, sich abzufinden. Nein, Frau Professor, das glaube ich nicht, dass Sie so hart sind. Was hart? Mein Mann stand lange genug der chirurgischen Abteilung einer Universitätsklinik vor, dass ich reichlich Gelegenheit hatte zu erfahren, was in diesem Leben gespielt wird. Aber Frau Professor, fast möchte man meinen, das kommt doch nah an eine Lästerung hin. Ich jedenfalls weiß, was es für Leid gibt auf dieser Welt. Sie würden doch nicht wegen diesem bisschen Seelenbewegung gleich in Tränen ausbrechen. Na, hören Sie, Frau Professor, was Sie nicht sagen. Die Menschen sind doch nicht alle gleich. Nicht jeder kann ihre robuste Natur haben. Sie müssen sich doch in die Seele des anderen ein bisschen hineinfühlen können. Wie sagte doch mein Mann nach Virchow, dem berühmten Chirurgen, wie viel Leiber er schon aufgeschnitten und keine Seele gefunden hätte. In unserem Alter, Frau Professor, sollte man so etwas nicht mehr wiederholen. Ach, papalapap, papalapap, es regt mich auf, das sentimentale Getue. Ich für meinen Teil, ich lehne es ab, zur Bettschwester zu werden, weil mir nur mehr ein paar Jährchen bleiben. Es gibt aber Dinge, über die man nicht streiten sollte. Ja, ja, da muss ich Frau Adelgast mal recht geben. Gewiss, ich bin auch überzeugt, dass es den lieben Gott nicht gibt. Aber immerhin kann es nicht schaden, der Möglichkeit Rechnung zu tragen. Dann schauen Sie nur, dass Sie mit dieser Auffassung ins Paradies einziehen. Ja, da möchte ich auch meinen, dass es dann schon besser ist, gar nichts zu glauben. Ja, nur hören Sie, meine Liebe. Oh, oh, wo bin ich hingeraten? Ja, ja, was wollte ich denn? Ah, ja, ja, Ihnen erzählen. Aber jetzt setzen Sie sich doch schon mal endlich. Wie? Ach so, nein, nein, nein, nein, ich muss ja gleich wieder weg. Ich bekomme vielleicht auch Besuch heute. Mhm. Ihre Schwiegertochter? Ja, mit den Kindern. So spät? Nun, sie wollte einkaufen den Nachmittag und mich dann vielleicht besuchen. Aber so wie Frau Schadewald warten, nein, nein, nein, nein. Sie haben ja auch nicht Geburtstag. Richtig. Aber Sie müssen sich diese Frau mal anschauen. Ich mag sie sehr gerne, eine feine alte Dame. Bloß Geld hat sie keins. Weil sie auf ihren Sohn angewiesen ist, der zahlt das Stift und sonst noch ein ganz kleines Taschengeld, so fürs Kino oder so. Letzthin hat sie sich das Geld für Strümpfe bei mir geborgen. Oh Gott, wie traurig, ja. Sie hätte eben nicht diesen Maler heiraten dürfen, nachdem ihr erster Mann, der Regierungsrat, gestorben war. Jetzt hat sie die Pension eingebüßt und die Bilder von diesem Maler, die will doch keiner mehr haben. Dabei hat sie noch ganze Stapel davon oben im Speicher, die Wände, die hängen auch noch ganz voll. Er soll aber mal ein sehr bekannter Maler gewesen sein. Na, nützt dir denn das was? Jetzt ist sie auf dieses Ekel von Sohn angewiesen. Wie, Sie kennen ihn? Ach, was kennen? Ich kann mir den Burschen vorstellen, der mit sechsstelligen Ziffern rechnet und ihr abzwackt, was abzuzwacken ist. Aber ihm gehört doch die Bank nicht. Ach, der macht sich schon das Seine, glauben Sie mir. Diese Leute, die an der Quelle sitzen und genau wissen, wann eine Aktie anziehen wird, oh, die schwätzen sie dann vorher ihren Kunden ab. Ach, das ist mir doch alles selbst so passiert. Aber schwamm drüber. Wozu braucht eine alte Frau schon Geld? Geld beruhigt, gerade im Alter. Möchten Sie sich vielleicht heute noch einen Mann kapern? Ach. Na, was meinen Sie, wie das wäre, wenn Ihnen plötzlich das Geld ausginge? Glauben Sie etwa, die frommen Schwestern ließen Sie auch nur eine Woche hier? Da wären Sie aber schön überrascht, wie schnell Sie in einem städtischen Heim landen würden. Oh, Sie haben manchmal eine Art, sich auszudrücken, Frau Professor. Aber ich kenne Sie, ja. Und recht haben Sie. Ohne Zweifel haben Sie recht. Ich würde lieber meinen letzten Ring verkaufen, als von Kindern abhängig zu sein. Na, damit würden Sie aber kaum weit kommen. Jedenfalls bin ich froh, dass ich diese Sorgen nicht habe. Glücklicherweise war auch mein Mann der Ansicht, dass Kinder nur Verdruss bedeuten. Wie hat er das gesagt? Ja, das hat er und ich bin ihm dankbar dafür. was wollen Sie denn, meine Liebe? Schauen Sie sich doch Frau Schadewald an. Gewiss, sie ist leicht hysterisch, aber trotzdem, ich bin froh, dass ich keine Kinder habe. Ich würde mich ohne meine Tochter sehr einsam fühlen. Na, wissen Sie, Frau Professor, so ganz allein wie Sie? Ist doch nicht Ihre Sorge, was? Meine Sorge? Nein. Oh, bitte, Verzeihung. Nun werde ich mal wieder rüberschauen zu Frau Schadewald. Ach, beruhigen Sie sich doch schon. Setzen Sie sich endlich. Nein, ich muss wirklich wieder nach ihr sehen. Ach ja, na dann holen Sie sie doch in Gottes Namen herüber. Ja, das kann ich versuchen, ja. Psst, warten Sie, was? Jetzt hat sie aber bestimmt das Radio an. Nein, doch nicht, also gehen Sie schon. Ja. Eine ziemlich aufdringliche Person, die Frau Dr. Selling. Sie ist ein bisschen laut, aber sonst ist sie doch... Ja, ganz recht, sonst ist sie doch. Ach, diese alten Weiber. Hatte immer gehofft, ich würde nie darunter geraten. Und die da drüben, ach, was die mir schon alles vorgejammert hat. Aufgeopfert habe ich mich für die Kinder. Und das ist nun der Lohn für alles. Ach, es ist schon wahr, die Kinder danken es einem nie. Und heute ja, heute muss sie für alles Danke sagen, was ihr der Bursche marktweise zurückgestattet. Verzeihen Sie, Frau Adelgast, aber mein Mann, der hätte da gesagt, es sei zum Kotzen. Ich kann ihm nur beipflichten. Ja, sagen Sie mal, meine liebe, verehrte Frau Dr. Sölling, wie zu Hause sind Sie eigentlich schon bei mir? Oh, Verzeihung, soll ich noch mal raus und klopfen? Ach was, also wie steht's? Ja, wie soll's schon stehen? Übrigens, ich habe auf dem Flur gerade Frau Deibeck getroffen. Sie will einen schriftlichen Protest gegen die Verpflegung formulieren, den wir dann alle unterschreiben sollen. Und wohin damit? Na, zur Hauptverwaltung natürlich. Schließlich zahlen wir genug, dass man uns ein anständiges Essen auf den Tisch stellen kann, nicht? Warum soll ich da unterschreiben? Sie wissen doch, dass ich auf das Zeug verzichte und in der Stadt esse. Ja, unsere sanfte Frau Adelgast, da ist sie eigenwillig. Ja, aber die anderen, die nicht so großzügig mit ihrem Geld umgehen wollen. Also Sie würden unterschreiben, Frau Professor? Nein, das würde ich nicht, weil es auch wenig nützen würde. Was meinen Sie, wie oft man dergleichen schon gemacht hat? Ach, Sie haben ja bloß Angst, es sich mit denen hier zu verderben. Und wenn Sie einmal da liegen, Frau Dr. Selling, und können nicht mehr aus dem Bett, auf wen sind Sie angewiesen? Das nützt dann die Bande aus. Sie wollen also wirklich nicht unterschreiben? Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. So, dann wundern Sie sich aber nicht, meine liebe Frau Professor, wenn Sie eines Tages so elend im Sessel hocken wie die Frau Schadewald. Passen Sie nur auf sich selber auf. Bitte? So, und jetzt, Frau Adelgast, jetzt spielen wir noch eine Partie. Sie müssen üben, sonst schaffen Sie es nicht mehr bis zu Ihrem vorzeitigen Ende. Ich mag Sie gar nicht, Ihre zynischen Späße. Na, also spielen wir schon. Legen Sie die Steine auf. Und Frau Schadewald? Richtig, Frau Schadewald. Die sitzt noch genauso da wie vor einer Stunde. Könnten wir nicht ein Spiel machen, an dem auch Frau Dr. Sölling sich beteiligen kann? Sie spielen das Kart, nicht wahr? Ja. Ziehen Sie doch schon. Ja, das können wir ja immer noch. Übrigens sind wir drei die Einzigen hier, die sich für einen ordentlichen Skat nicht zu vornehm vorkommen. Ach was. Sie fangen ja schon wieder falsch an hier. Mit dem, da passen Sie doch auf. Ich habe Sie gefragt, ob Sie nicht zu uns kommen möchte. Und? Sie haben doch nicht erwartet, dass Frau Schadewald kommen würde. Ich nicht. Ja, sehen Sie, das war jetzt gut. Da komme ich auch nicht weiter. Ab und zu? Sie sagte, Ihr Sohn käme ganz bestimmt noch. Er habe es ihr versprochen. Und er vergesse ihren Geburtstag nicht. Sie müssen sich die Frau mal ansehen. Na, das war nun wieder weniger geschickt. In drei Zügen habe ich doch die Dame. Das sehe ich nicht. Das ist ja auch gar nicht nötig. Sie meinen, ich soll sie mir mal ansehen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er mich vergisst, sagt sie. Im Kern ist er doch ein guter Sohn. Nur die Verhältnisse heutzutage, die verlangten einen Mann eben so ganz, dass er kaum noch für etwas anderes neben seinem Beruf Zeit hat. Ja, sie hat ziemlich lange geredet. Dann hat sie plötzlich aufgehört und gesagt, wenn ich wolle, könne ich mir ein Stück von dem Kuchen abschneiden. Das habe ich natürlich abgelehnt. Da waren Sie schön dumm. Wie bitte? Ach so. Ach, das war wieder einer von Ihren Scherzen. Aber gehen Sie doch mal rüber, Frau Professor. Schauen Sie doch mal bloß rein. Nur wie sie da sitzt, das wenigstens. Ich kann mich beherrschen. Jetzt Sie, Frau Adelgast. Nein, hören wir auf. Es hat wirklich keinen Sinn. Hat Frau Deibeck übrigens gesagt, dass sie auch zu mir kommen wird wegen der Unterschrift? Na, das ist doch wohl selbstverständlich. Ausdrücklich betonen braucht sie das nicht. Und Frau Schadewart? Frau Schadewart, na, ich bitte Sie. Sie meinen doch nicht etwa, dass ich ja jetzt mit so etwas kommen kann. Ach, mein Gott, sind Sie feinfühlig. Wer Kinder hat, der muss dafür büßen, wie er sie erzogen hat. Ja, aber vielleicht ist es gar nicht so übel, mal wieder hier was zu tun in diesem Laden. Überhaupt wird man hier ja ausgenommen. Gestern, da habe ich den Haken zu dem Bild da neu einschlagen lassen. 2 Mark für den Hausmeister. Ein Teppich zur Reinigung. 2 Mark fürs Vorziehen unterm Buffet und 2 Mark wieder fürs Drunterschieben. Ach, die Mädchen, die sind ja noch schlimmer als die Schwestern. Und dann diese Gertrud, wenn ich die bloß sehe. Gestern war ihr Kind wieder da. Sie wissen schon, die 12-Jährige. Ich bin mit ihr in die Stadt, habe mit ihr Eis gegessen, bin auf den Rathausturm gefahren. Morgen habe ich gesagt, gehen wir in den Park zum Kanufahren. Da schaukeln Sie sich aber ganz schön ein, Frau Adelgast. Was wollen Sie, Frau Dr. Selling? Das ist doch noch billiger, als wenn ich jeden Monat dem Mädchen 20 Mark in die Tasche stopfe, wie manche Damen das tun. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht mal mit der Kleinen ins Kino gehe. Na, die wird Spaß haben mit den vielen alten Tanten. Schließen Sie sich ruhig an. Man muss schmieren, wenn es nötig ist und nicht zu viel kostet. Geben Sie mir doch mal die Zeitung. Mal sehen, was der für Filme... Dankeschön, danke. Was für Filme da für die Kinder zugelassen sind, die mich auch noch interessieren könnten. Wo sind sie denn? Ach ja, hier, Gloria. Haben Sie den gesehen, Frau? Ach, ich mag nicht. Ich mag nicht mehr. Aber Frau Professor, was ist denn, liebe Frau Professor? Frau Adelgast, schnell, eine kalte Kompresse. Nehmen Sie doch das Handtuch da unter das kalte Wasser. Aber Frau Professor, was ist denn? Lassen Sie nur, Frau Adelgast. Verzeihen Sie. Ich bin ja schon wieder ganz mobil. Was starren Sie mich denn so an? Kann doch schließlich mal vorkommen, nicht? Nein. Spielen wir nur eine Partie? Nein, auch nicht. Gut. Sie behandeln mich ja wie eine Verrückte. Aber Frau Professor, das tut doch niemand. Nein, nicht. Aber Frau Professor, wer wird denn? Na, was ist denn? Wir lassen uns doch nicht unterkriegen auf unsere alten Tage, was? Das wäre doch gelacht. Solange wir unsere Pensionen haben und ein paar Mark auf der Seite, kann uns niemand was. Was sagen Sie, Frau Adelgast? Noch sind wir die zahlen. Und solange man unser Geld will, muss man uns auch in Kauf nehmen, ob das nun gefällt oder nicht. Machen Sie bloß kein Testament, indem Sie dem Stift Ihre Habe vermachen, dann sind Sie verlassen und ich garantiere Ihnen, ein paar Monate, höchstens ein paar Jahre später sind Sie tot, mausetot. Wenn man Sie so hört. Oh Gott, das ist doch alles nicht wahr. Was ist nicht wahr, meine liebe Frau Adelgast? Geld, sage ich Ihnen. Geld ist das, worauf es ankommt. Und wenn einer nichts gespart hat in seinen besten Jahren, ist er später verraten und verkauft. Schauen Sie sich doch die Frau Schadewald an. Na bitte. Ha? Was stellen Sie sich vor, wäre mit uns, wenn unsere Männer nicht vorher für uns gearbeitet hätten? Ha? Meinen Sie etwa, unsere lieben Schwestern, von den Dienstmädchen will ich ganz schweigen, würden uns nur ansehen, wie sie es jetzt tun für unser Geld? Ha? Ach, meine liebe Frau Adelgast, was haben Sie für Illusionen? Unsinn. Ich mach morgen eine Schlösserrundfahrt. Kommen Sie mit? Schau, unsere Frau Professor. Jetzt ist sie schon wieder ganz munter. Mit dem Autobus? Ja, mit dem Autobus. Morgen? Ja, ich überlege es mir noch. Aber Sie sehen die Welt zu schlecht, Frau Dr. Sörling. Ach, man kann sie doch gar nicht schlecht genug sehen. Deshalb braucht man doch nicht gleich zu schreien. Zu schreien? Das sagen Sie? Ja, aber Sie haben doch... Ja, ist denn hier alles verrückt? Sie haben doch eben vorhin... Ja, also kommen Sie mit oder nicht? Wohin? Ach, was? Sie fallen mir immer dazwischen mit Ihrem Unsinn. Während ich mich für Sie aufgeregt habe, hatten Sie schön Gelegenheit, sich zu erholen. Und jetzt meinen Sie, Sie können sich ein bisschen pikieren über mich. Aber da täuschen Sie sich, meine Liebe. Oh ja, ja, da täuschen Sie sich. Oh, ja, lachen Sie nur. Aber ich lasse Sie das nächste Mal. Ich lasse Sie einfach sitzen, Frau Professor. Ich habe ja schließlich auch Nerven, nicht wahr? Nerven habe ich auch. Oh, bitte. Nein, ich will doch. Gut, jetzt fängt die auch noch an. Noch seien Sie doch nicht so herzlos, Frau Professor. Och, was ist denn, meine liebe Frau Adelkast, was ist denn? Aber nein, nicht doch. Es ist doch alles wieder gut. Ja. Och, Frau Adelkast, nun nehmen Sie sich doch zusammen. Sie waren es doch. Nein, na, was war ich denn? Ach, ist ja egal, ist ja egal. Ach, Frau Dr. Söllinger, hören Sie doch mit dem Getätschel auf. Ist doch kein kleines Kind. Los, Frau Adelkast, setzen Sie sich gerade hin und bieten Sie dieser Dame nicht mehr Ihren Rücken an. Sie haben eine Art Späßchen zu machen, Frau Professor. Lassen Sie nur. Die Frau Professor hat schon recht. Ja, natürlich hat sie recht. Ja, ja. Na ja, natürlich. Ja, wir sind eben alle ein bisschen durchgedreht. Das macht diese Atmosphäre hier im Stift, dieser gemeine Klatsch, sich allein an den zu gewöhnen, das kostet ja schon so viel Kraft. Ja, wissen Sie übrigens, was mir gestern passiert ist? Was denn? Ja, da war doch die Frau Stürm vom dritten Stock bei mir. Ja. Also wir schwatzen ein bisschen, dann verschwindet sie wieder. Mhm. Nach einer halben Stunde kommt sie zurück, sie hat ihr Portemonnaie bei mir vergessen. Gut, wir suchen alles aus. Nichts. Da behauptet die doch steif weg, ich hätte es unterschlagen. Nein. Ja. So, ich zur Schwester, die Schwester mit rauf zu ihrem Zimmer. Natürlich hatte sie es unterm Sofakissen. Na ja, aber sagen Sie doch selbst, das sind doch diese Dinge, die einem hier tagtäglich zusetzen. Dabei hat sie Geld genug? Nein, das ist nur, weil ihr Sohn so für sie sorgt. Und er ist nur Angestellter beim Elektrizitätswerk. Immerhin hat er ein Auto. Aber er ist nur Angestellter, so viel kann er nicht verdienen. Aber er denkt eben immer an seine Mutter. Womit wir wieder beim leidigen Fall Schadewald wären. Ob sie noch immer so sitzt? Einfach sitzt? Schauen Sie doch nach, wenn Sie es interessiert. Nein, doch, ich nicht. Ich kann das nicht sehen. Ach, lassen wir doch endlich diese Frau Schadewald. So interessant ist sie ja auch wieder nicht. Habe ich auch nie behauptet. Eine eingebildete Gans ist sie und Geld hat sie auch nicht. Meinen Sie, die würde mich mal zuerst grüßen? Oh, keine Spur. Immer fein warten, dass die Frau Professor ihren Knicks macht. Und dabei, was ist sie denn schon groß? Ihr Maler, der kann ja vielleicht vor 20 Jahren mal berühmt gewesen sein. Heute nimmt ihr doch keinen Hund mehr einen Knochen ab. Sie haben wahrhaftig eine bilderreiche Sprache, Frau Professor. Aber Sie haben recht, absolut recht. Mich hat sie neulich über den Unterschied von Kaffee und Teelöffelchen aufgeklärt. Wie finden Sie das, Frau Adelgast? Ja, sie ist eine sehr feine alte Dame. Was ist sie? Und sie kleidet sich auch immer sehr dezent. Noch niemals habe ich etwas Auffallendes an ihr bemerkt. Ja, weil sie kein Geld hat, sich was anderes zu kaufen, Sie Dummchen. Geld. Sagen Sie mal, Frau Professor, haben Sie sich früher auch immer gewundert, dass die alten Leute so geizig werden? Ich hoffe, Sie meinen da nicht mich. Was? Ach so, sagen wir, dass die alten Leute so aufs Geld schauen. Ja, schon, da haben Sie aber recht. Aber es ist doch das Einzige, womit wir uns wehren können, wenn man uns wehtun will. Ich möchte einmal einen Satz von Ihnen hören, der nicht von Gefühl trieft. In meiner Jugend galt das noch nicht als verwerflich. Wie Sie es nur mit sich selber aushalten können. Also ich gehe jetzt mal rüber zu der Schadewald. Ich werde mir den Zirkus ansehen. Das kostet ja nicht. Ach, wollen Sie doch rüber, Frau Professor? Ja, jetzt hält mich keiner mehr. Da-di, da-di, da-di. Die Sippel ist draußen. Die Sippel? Ach du meine Güte, die Sippel. Heute Vormittag hat sie mich erwischt. Ich ging den Flur entlang, ganz leise, dass sie mich nicht hört. Aber sie dreht sich um, sieht mich, dreht sich weiter, knickt ein und liegt der Länge nach auf dem Rücken. Haben Sie sie aufgehoben? Ach, wo denken Sie hin? Ich bin schleunigst in meinem Zimmer verschwunden. Sie Herzlose. Nach einer Weile habe ich herausgespäht. Da trottete sie munter weiter, bitte. Tja, was ist nun, Frau Professor? Wollen Sie rüber oder... Lassen Sie auch was übrig von dem Kuchen, ja? Ja. Fürwahr eine strapaziöse Frau. Na, der arme Mann, der mit der verheiratet war. Bei seinem Beruf als Arzt ist er bestimmt mit ihr fertig geworden. Wo sagen Sie das nicht, liebe Frau Adelgast? Gerade die Chirurgen sind oft die feinfühligsten Menschen. Ich könnte Ihnen Beispiele nennen. Übrigens sagt man das auch von den Metzgern. Wie Sie das nur können, diese Vergleiche immer. Ach, meine liebe Frau Adelgast, das lernt man, wenn man viel mit den Leuten zu tun hat. Mein Mann als Anwalt hat schon allerhand ins Haus geschleppt. Da waren manchmal welche darunter, gegen die man sich wehren musste. Dass wir uns nicht falsch verstehen, das waren soweit ganz ehrenhafte Männer, energische Geschäftsleute, die es aber gewohnt waren, alles rigoros anzugehen, weil sie glaubten, alles mit Geld bezahlen zu können. Die Frau Professor sagt immer, man könne die ganze Welt kaufen. Na, und halten Sie das für so originell? Ich bin diese Gedankengänge noch nicht so gewöhnt. Nein. So viel steckt bei der Frau Professor auch nicht dahinter. Seien Sie mal still. Psst. Hören Sie? Die hat die Schadewald aufgeweckt. Nein, so. Darf ich bitten, Frau Professor, darf ich bitten, in Ihr eigenes Zimmer einzutreten? Nein, so. Und jetzt erzählen Sie doch los, setzen Sie sich. Was haben Sie denn angestellt mit unserer lieben, guten Frau Schadewald? Nein, lassen Sie mich erst mal zu Atem kommen. Oh nein, diese Frau, das ist ja eine Furie. Eine Furie ist das, sage ich Ihnen. Nicht möglich? Ja, eine Furie. Oh nein, das lasse ich mir nicht bieten. Sie sind meine Zeugen, meine Damen, dass ich mit der besten Absicht... Ja, leider können wir nichts wissen, was Sie nachher gesprochen haben. Ich meine, man kann ja nicht... Ja, also ich komme da rein. Wie bei Ihnen reagiert sie nicht, als ich anklopfe. Und dann einen Blick. Also die Frau ist wahnsinnig, sage ich Ihnen. Die ist gefährlich. Da warten Sie nur ab, was das noch geben wird. Sie ist... Frau Schadewald ist eine so feine Dame. Na, Frau Professor, haben Sie was übrig gelassen von der ledierten Seele? Es ist ein großes Unglück, missratene Kinder zu haben. Können Sie das gar nicht verstehen, wie einer Mutter da zumute ist? Ach, bleiben Sie doch sitzen. Mein Gott, das habt ihr bloß für Nerven. Ach, Ihre sind auch nicht die besten, Frau Professor. Also setzen Sie sich wieder, Frau Adelgast. Kommen Sie, spielen wir eine Partie. Das ist immer noch das Beste, was man tun kann. Ja, wo wollen Sie denn hin, Frau Adelgast? Ich bin auf Schadewald. Ach, mein Gott, ist das ein Narrenhaus. Ach, diese alten Weiber. Ah! Sie haben sie umgebracht. Wieso denn? Umgebracht? Ach, Frau Doktor... Frau Dr. Sölling, kümmern Sie sich doch um Frau Schadewald. Ja, natürlich. Umgebracht wurde Frau Schadewald. Umgebracht wurde Ich habe wirklich gedacht, Sie haben sie umgebracht. Sie saß so da, wissen Sie. Sie saß so da wie tot. Haben Sie schon mal eine Tote gesehen? Also hören Sie... Frau Professor, also hören Sie, fällt die über mich her, diese Frau Schadewald? Ich, mit Ausdrücken, ich würde mich schämen, sie zu wiederholen. Naja, sie hat doch heute Geburtstag. Geburtstag? Was heißt Geburtstag? Sie saß so da. Wie tot saß sie da? Ich habe wirklich gedacht, Sie haben sie umgebracht. So, Frau Professor... So schweigsam heute. Ach, die Frau Schadewald, Schwester. Ist das nicht schrecklich? Oh, das gibt sich. Meine ich auch. Was haben Sie heute Schönes zum Abendessen, liebe Schwester? Das Beste wird sein, wenn Sie schnell in Ihr Zimmer gehen, dann werden Sie es schon sehen. Hoffentlich nicht wieder Blutwurst mit Sauerkraut. Aber Schwester, Sie wissen doch, dass ich das nicht vertrage. Es ist mir doch alles viel zu schwer und dieser Aufschlag bei der Diät, nein. Na, für Sie wäre es auch Zeit, dass es mal wieder Krieg gibt. Aber Schwesterchen, wie können Sie nur so etwas sagen? Ganz recht, Herzi. Und jetzt, meine Damen, gute Nacht. Ich möchte wenigstens in Ruhe zu Abend essen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Tag, Herr Professor. Kommen Sie doch. Frau Professor, noch eine Frage. Wie wäre es nach dem Abendessen mit einem kleinen Skat? Ja, schon recht, meinetwegen um 9 Uhr. Ja, fein. Ich werde gleich die Karten zusammenrichten. Das war das Hörspiel Der Geburtstag von Karl Günther Hufnagel, inszeniert von Otto Kurt, mit Johanna Koch-Bauer, Else Eser und Erika von Tellmann. Produktion Radio Bremen 1962.